Teure Jesu Name, meines Glückes Grund, freudig will ich preisen dich zu jeder Stund. Name tiefster Liebe, die so ganz ich gab, Name aller Siege über Tod und Grab. Teure Jesus Name, nur in dir ist Heil, unverdiente Gnade wird mir dazu teil. Rufe diesen Namen an in deiner Not, und du wirst ihn preisen als dein Herr und Gott. Ruft mir diesen Namen in mein Herz und Sinn, wenn Versuchung nahet, ich entmutigt bin. Er bringt alles wieder voll in Harmonie. Dieser Jesus-Name, er enttäuscht uns nie. Teure Jesus-Name, nur in dir ist Heil, unverdiente Gnade ward mir dazu teil. Rufe diesen Namen an in deiner Not, und du wirst ihn preisen als dein Herr und Gott. Teure Jesu Name, unbegrenzte Macht, dem die Engel dienen, droben Tag und Nacht. Name, der gewesen vor Beginn der Welt, der ganzen Menschheit als das Urteil fällt. Teure Jesus Name,